was ab von zwei falschen Freunden. Sie wollen dich töten, ja, sie wollen dich verblöden. Aus deiner Lunge machen sie einen schwarzen Blasebalg. Und aus deinem Kopf eine weiche Birne. Lass ab! Ab von den zwei, denn es sind wahre Teufel. Der eine will dich überreden, dich auf eine Karre zu setzen. Und du sollst dann mit 2 Promille durch die Straßen jagen. Und er lässt dich dabei nicht mal nach Menschenleben fragen. Lass ab! Einen Kerl aus dir zu machen. Mit so einem Stäbchen zwischen den Zähnen wirst du absolut der Größte. Und aus so manchem schönen Mädchenmund macht er einen qualmenden Schlot. Und Gramm für Gramm lehnt er Therion uns ab. Lass ab! was ab von den falschen Freunden. Sie wollen dich töten. Sie wollen dich verblöden. Aus deiner Lunge machen sie den schwarzen Blasebalg. Und aus deinem Kopf eine weiche Birne. Lass ab